Willkommen und ein Dankeschön dafür, dass Sie dieses Video anschauen. Zunächst möchte ich Ihnen sagen, dass ich sehr froh bin, dass Sie hier vor mir sind und hören, was ich Ihnen zu sagen habe. Damit Sie verstehen, wovon ich spreche, muss ich ein kurzes Stück zurückgehen und Ihnen erklären, was mir gestern und vorgestern mehrmals geschehen ist. In diesen 2 Tagen hatte ich zahlreiche Narkolepsieanfälle. Vor allem müssen Sie wissen, dass ich überhaupt nicht dazu veranlagt bin. Ich hatte noch niemals Schlafstörungen, außer bei prophetischen Träumen, natürlich. Die Tatsache, dass ich plötzlich Narkolepsieanfälle habe, ist an sich ohne Belang. Das wirklich Wichtige, das Sie allerdings wissen sollten, ist die Tatsache, dass ich während dieser Anfälle von Ihnen gesprochen habe. Ja, von Ihnen. Tatsächlich war ich in den letzten 2 Tagen selten alleine. Insbesondere und jedes Mal, wenn jemand Zeuge einer meiner Anfälle war, erfuhr ich hinterher das Gleiche. Und zwar, dass ich einen Vornamen gesprochen habe. Ihren Vornamen. Die Personen, die meinen Narkolepsieanfällen beiwohnten, haben mir berichtet, dass ich scheinbar in Trance war, während ich Ihren Vornamen sprach. Um ehrlich zu sein, erinnere ich mich nicht daran, Ihren Vornamen bei diesen Narkolepsieanfällen ausgesprochen zu haben. Allerdings erinnere ich mich deutlich an Dinge, die ich gesehen habe, und diese betreffen alle ausnahmslos Sie. Das Erste, an das ich mich genau erinnere, ist Ihre Akte mit allen Ihren Informationen gesehen zu haben. Das Zweite, an das ich mich erinnere, ist, Sie in einer sonderbaren Landschaft gesehen zu haben. Ich erkläre es Ihnen. Ich sah Sie unter einem Baum. Ihr Gesicht war heiter und entspannt und Sie atmeten tief durch. Sie schienen mitten in einer Meditation zu sein. Der Baum in meiner Vision war kein gewöhnlicher Baum. Es handelte sich um einen Baum aus Gold, ja, ein Baum ganz in Gold, dessen Früchte ebenfalls aus Gold waren. Eine strahlende Sonne schien auf Sie und Ihnen gegenüber konnte ich einen See entdecken. Zum Schluss konnte ich im Himmel 2 aus Wolken geformte Worte lesen. Virtus Elementorum. Virtus bedeutet Kraft oder Macht, während Elementorum Elemente bedeutet. Eine eigenartige Vision, nicht wahr? Das dachte ich auch jedes Mal, wenn ich sie in dieser Landschaft gesehen habe. Denn tatsächlich erschien mir die gleiche Vision bei jedem Anfall. Daher kann ich Ihnen versichern, dass ich mich genauestens an alles, was ich gesehen habe, erinnere. Allerdings muss ich Ihnen sagen, dass diese Anfälle gestern Abend aufgehört haben, als ich verstand, was geschah. Gestern Abend nach dem Abendessen habe ich mir gesagt, dass es höchste Zeit ist, Antworten auf meine Fragen zu suchen und vor allem zu verstehen, welchen Sinn diese wiederholte Vision, die Sie betrifft, hat. Zunächst habe ich nach Antworten in einem alten Zauberbuch zur Kraft der Elemente gesucht, da in meiner Vision am Himmel geschrieben stand, Virtus Elementorum. In diesem Zauberbuch habe ich dann alle Erklärungen zu meinen Fragen gefunden, die ich suchte. Es enthält sogar Informationen zu der Landschaft, in der ich sie gesehen habe. Lassen Sie mich Ihnen daher meine Deutung mitteilen. Die Landschaft, in der Sie sich befanden, enthält die 4 Elemente. Das Feuer wird von der Sonne symbolisiert. Der See steht für das Wasser. Die Luft wird durch die Meditationshaltung verkörpert, die Sie einnahmen. Die Erde, das ist natürlich die Erde, auf der Sie sich befanden. Der goldene Baum symbolisiert Reichtum und Wohlstand. Sie befanden sich unter diesem Baum. Das bedeutet, dass Sie den Reichtum pflücken können. Nun, Sie fragen sich, wie? Ja, kann man denn den Reichtum pflücken? Wie kann man es anstellen, dass diese Vision Realität wird? Das ist nicht kompliziert. In meinem Zauberbuch habe ich die Lösung gefunden. Alles, was ich zu Ihrer Person gesehen habe, ist darin vollständig beschrieben. Es wird auch im Einzelnen erklärt, wie man die Kraft der 4 Elemente nutzt, um alles zu erlangen, was möglich ist. Es ist sehr einfach, Sie werden sehen. Dazu klicken Sie zunächst den Button an, der unter diesem Video erscheint, damit ich Ihnen mein Schriftstück zusenden kann, in dem Sie alles finden, was es zu diesem Thema zu wissen gibt. Also, dann bis gleich.